Was, wenn ein Fremder dir Blumen verteilt und du ihm dadurch Vertrauen zurückgibst? Das kann teuer enden. Damit dir das nicht passiert, habe ich dir das kommende Kapitel zusammengestellt. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Der gepflegte und vermögend aussehende ältere Herr an unserem Nachbartisch im Lieblingsrestaurant zwinkert mir plötzlich zu. Wir kommen ins Gespräch, meine damalige Freundin und ich waren geschmeichelt, fühlten uns sogar geehrt. Denn dieser Herr gab sich als Professor aus und suchte ein Unternehmen, wie ich eins hatte, um in Marokko ein 2 Milliarden Dollar Projekt zu lancieren. Den Professortitel in Kabbala hinterfragen wir erst gar nicht, denn er schlägt uns Informationen über diese jüdische Geheimlehre nur so um die Ohren. Wir waren sowas von fasziniert. Kennst du das? Wenn dir ein Fremder mit deiner scheinbar hohen Kompetenz Blumen überreicht und dir das Gefühl gibt, als ob du ausgerechnet einer der wichtigsten Menschen überhaupt bist und du darum nun von ihm eine absolut einzigartige Chance bekommst, obwohl diese Person auch 1000 andere hätte berücksichtigen können, bist du nun an der Reihe. Und um das Spiel auf keinen Fall zu unterbrechen, unterdrückst du alle möglichen kritischen Fragen. Warum auch? Denn du willst weiter auf der Schmusewolke schweben? Natürlich habe ich soeben etwas übertrieben, in der Hoffnung, dass dir hierzu eigene Geschichten in den Sinn kommen. Meine Geschichte hat sich genauso zugetragen, wenn es auch rund 15 Jahre zurückliegt. Das Ganze dauerte über ein Jahr und endete erst, als ich seine Doktorarbeit sehen wollte. Genau mit dieser Forderung überschritt ich eine Grenze. Eine Grenze, die den scheinbaren Professor in die Flucht schlug. Denn er konnte die schöne Fassade nun nicht mehr aufrechterhalten. Warum nur habe ich über ein Jahr damit gewartet, schoss es mir durch den Kopf. Und auch, wie ich nur so viel Vertrauen in diesen Menschen investieren konnte. Na, immerhin war es auch eine lustige und lehrreiche Zeit. Denn wir waren mehrmals in Marokko, gründeten eine Firma, eröffneten Bankkonten und sprachen tatsächlich mit Ministern. Aber effizienter wäre es gewesen, wenn ich ihn schneller durchschaut hätte. Wollen wir uns nun darum einen möglichen Weg anschauen, wie wir das Vertrauen schenken können, ohne ineffizient zu sein? Ich glaube an das Gute im Menschen. Das heißt, ich schenke meinem Gegenüber schnell eine große Portion Vertrauen. Allerdings beschränken sich die Portionen heute auf gut verdaubare Häppchen und kommen nicht wie früher als ein übergroßer Hauptgang daher, wie damals bei den alten Römern. Verteile also leichte Vertrauenshäppchen und schalte nun parallel noch deinen Verstand dazu ein. Höre auf das, was dein Verstand sagen möchte. Wenn eine bis dahin unbekannte Person ein Geschäft mit dir machen möchte, könnte dein Verstand fragen, welche Referenzen hat er? Oder wenn ein zukünftiger neuer Mitarbeiter beim Bewerbungsgespräch dich umgarnt, könnte dein Verstand fragen, aber sie kennen mich doch noch gar nicht, wie kommen sie auf solche schöne Annahmen? Wenn die Person ins Stottern gerät, weißt du, dass gerade Theater gespielt wird. Ein kürzlich geschehenes Beispiel eines Kunden verdeutlicht solch kluges Vertrauen ebenfalls sehr gut. Der Unternehmer wollte einen guten Mitarbeiter fördern und ihn mittelfristig zu seinem Stellvertreter machen. Der Unternehmer schwärmte, wie der neue Zögling große Versprechen mache. Aus über 5 großartigen Versprechen wählten wir eines aus, definierten damit ein faires, messbares Ziel und schlugen es dem Mitarbeiter vor. Nun wurde es für ihn also konkret. Es wurde ihm sichtlich unwohl, doch er wollte sich der Aufgabe stellen. Und siehe da, er erreichte das Ziel mit Bravour. Sukzessive wurde so ein Mitarbeiter gefordert und gefördert. Immer mit einem Häppchen Vertrauen sowie dem Verstand als Begleiter. Vielleicht denkst du jetzt, dass das doch normal sei. Könnte man meinen. Aber im Zustand der Euphorie übersehen wir nur zu gern Warnungen und schlagen kritische Zeichen in den Wind. Darum geht es mir hier. Schenke kleine Portionen Vertrauen, immer mit einer Prise Verstand versehen. Was sich hier so einfach liest, erlebe ich tagtäglich bei vielen Kunden als gar nicht einfach. Gut ist darum, wenn du dich regelmäßig selbst reflektieren kannst, am besten mit externer Begleitung. So könnten Situationen aus dem Unternehmeralltag kritisch beleuchtet werden. Und wenn ich solche scheinbar normalen Situationen einem anderen Menschen meines Vertrauens erzähle, gerate ich oft selbst ins Staunen. Und zwar deshalb, weil ich mich immer wieder ertappe, wie unklug ich da und dort Vertrauen geschenkt habe. Über diesen Punkt des Reflektierens hinaus möchte ich dir noch eine weitere sehr effektive Methode mit auf den Weg geben. Sie funktioniert im Privaten wie im Geschäftsleben. Sobald du eine neue Person kennengelernt hast, die Potenzial für eine gemeinsame Zukunft aufweist, präsentiere sie deinen engen Freunden. Deine Freunde werden dir schonungslos ihren Eindruck preisgeben. Sofern sie Freunde sind, liegt es in ihrem Interesse, dich vor bösen Überraschungen zu schützen. Sie werden darum kritischer sein, als du es bist. Sie werden der Person Kontrollfragen stellen und dir später unter vier Augen ihren Eindruck berichten. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.